fünf deutsche Soldaten. Und jedem hier ist er seiner Pflicht. Wir mögen den Lumpen lungern durch Frost und feindes Land. Nö, du sollst nicht hungern, mein Volk und Vaterland. Wir mögen den Lumpen lungern durch Frost und feindes Land. Nö, du sollst nicht hungern, mein Volk und Vaterland. Die Erde macht sich dann so alt im Verstand, wohl beben die Herzen, nicht zaudert die Hand. Wir ließen die Träume und Trauer zu Haus und nahmen den Glauben ins Feld mit.